schön, wenn die Welt nicht so wäre, wie sie mal wäre. Wäre schön, wenn man die Augen zumachen und sich etwas ganz stark wünschen, so dass es in Erfüllung geht. Doch die Wahrheit ist, das Leben ist einfach nicht so. Leben ist anders. Ich habe vor einigen Jahren aufgehört, mich zu fragen, warum ausgerechnet ich. Nicht, weil ich diese Frage nicht mehr stellen wollte. Die Wahrheit ist, das Leben ist einfach nicht so. Das Leben ist anders. Das Leben ist anders. Aufgehört, mich zu fragen, warum ausgerechnet ich. So dass es in Erfüllung geht. We make stress. Thank you. angefangen, Kleiner. Weißt du, eigentlich wollte ich euch gar nichts tun. Aber jetzt habt ihr euch schön in die Scheiße geritten. Du musstest ja unbedingt den großen Helden spielen, den großen Helden im Kino, hm? Du allein bist schuld an einem, du großer Held. Zieh dich doch nur an, du wirst hier im Dreck verbluten. Fick dich! Ja, das sagen sie alle. Fick dich! Aber geholfen hat's noch keinem. Es macht mir keine Angst und es macht dich nicht zu einem Scheiße. Jetzt siehst du, was mit Helden passiert. Du willst auch wissen, was die Bösen machen. Ich zeig dir, was die Bösen machen. Ich zeig dir, was die Bösen machen. Ich zeig dir, was die Bösen machen. Thank you. talking shit, sparking shit, hitting with the hardest shit. Cause before we started shit, with kids I knew, my fucking friends all turned against me. Said fuck it, bought me a dog. Ever since me and my dog has been like this, he got my back, I got his. Scheming on mad niggas, that's how we do biz. It's about time to start another robbery spree. The dude, my way is highway robbery. Cause when I was up nothing, Sing Sing, I was sending niggas home in the coffin. Living like an orphan, bad nigga, I'll be back. Here. You know my style, I put your fucking mitts in a wheelchair. I'll never walk again on a strip for me. That's how I left from G's, scared the death for me. Niggas cannot run, hit with a hot gun from the shotgun. Cast his paw, wonder how we got done. Eazy-E, my dogs believe in me. Teddy Thug, hide your cake, never teasing me. I show love to all my bitches hustling with ones. Tucking with these, making moves second to none. I lied there, made a sudden move and got big. Flooded with the double law of real street shit. The blind head bandit, you got guns handed. Turn my face when I bust the cannon. Cause I done wear some lock. Ass dragging for fire and time. Shit pop shells for 3 feet all over and stop. We born niggas that we coming, but we throw with a block. We born niggas like they mothers said, we wet up they socks. Red eye, escaping on a red eye. Seashore and hide out and buy out balls. Till we see ball, in this game we keep yours. You got money, keep yours. But I can tear and trying to out. When the fire keep yours. Come see me if you trying to get some grams tonight. Cause I can get it when you raw, gray, tan, or white. Fuck rap, yo, I'd rather be planning a flight somewhere hot on the wave, runner tanning with dice, blowing the haze while all of them giving me brains. One at a time, y'all start from the front of the line. But everybody wanna contact me and get with me and still end up being mad cause I charge 50. And as for you, sucker, you can keep. And as for you, sucker, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Doher, Frankfurter Rundschau. Herr Vorsitzender, bedeutet die Bildung einer freien Stadt Ihrer Meinung nach, dass die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird? Und sind Sie entschlossen, dieser Tatsache mit allen Konsequenzen Rechnung zu tragen? Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich im Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft dafür voll ausgenutzt wird, voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. eine Mauer zu errichten. We'll be right back.